Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Das Kriminalhörspiel heute mit einem Thriller 40 Stunden von Katrin Lange. Faris Iskander, Ermittler einer Sondereinheit für religiös motivierte Verbrechen, erhält eines Tages einen anonymen Anruf und wenig später ein Video, in dem ein Mann ans Kreuz geschlagen wird. Von da an beginnt für ihn ein wahrer Albtraum. Ihm bleiben 40 Stunden, um das Opfer zu finden. Wenn er scheitert, wird der Täter überall in Berlin Bomben zünden. Ausgerechnet jetzt, wo in der Hauptstadt die ökumenischen Kirchentage stattfinden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und für Faris Iskander werden die Stunden zu Sekunden. »40 Stunden«, Kriminalhörspiel nach dem Roman von Katrin Lange. Bearbeitung und Regie Sven Stricker. »Iskander«. »Assalamu alaikum, Faris.« »Assalamu alaikum.« Diese Worte hatte Faris zum letzten Mal vor 10 Monaten gehört. Nun katapultierten sie ihn schlagartig wieder zurück in die Vergangenheit. Wer sind Sie? Hast du keine Idee? Ruhig bleiben. Das kann nicht der Bombenleger sein. Was wollen Sie? Das ist unmöglich. Check deine Mails. Ein Film. Nichts außer einem Haufen verwaschener Flecken in Grau und Schwarz und ein wenig Grün und Blau. Dann wurde die Darstellung scharf. Scheiße. Ein Mann war zu sehen. Er lag mit ausgebreiteten Armen auf einer kreuzförmigen Balkenkonstruktion. Das Gesicht überströmt von Blut. Auf dem Kopf eine Dornenkrone. Die Kamera schwenkte am Körper des Mannes hinunter, auf dessen Brust nun helle Kreise zu erkennen waren. Elektroden. Ein weiterer Mann erschien in dem Bildausschnitt. Aber während man den ersten deutlich erkennen konnte, wandte dieser hier der Kamera den Rücken zu. Die Kapuze eines Sweatshirts war ihm so tief über die Stirn gezogen, dass sie sein Gesicht vollständig verbarg. In der Hand hielt er einen spannenlangen Nagel und einen schweren Hammer. Der Mann nagelte beide Hände fest, dann beide Füße. Er befestigte ein ganzes Bündel Kabel an den Elektroden auf der Brust des Gekreuzigten und verband sie mit einem kleinen Kästchen, das er an dessen Lendenschurz klemmte. Ein Herzmonitor. Das Kreuz richtete sich auf. Dann wurde das Fenster schwarz. Dieser Mann am Kreuz befindet sich in meiner Gewalt. Geh zur U-Bahn-Station in der Bismarckstraße. Sofort. Und dann? Alles Weitere, wenn du da bist. Ach, und Faris. Keine Kollegen zunächst. Zunächst? Du hast 5 Minuten. Der U-Bahnhof hatte 3 verschiedene Eingänge. Faris erreichte jenen gegenüber der Commerzbank und schaute auf die Uhr. Er hatte es geschafft, die Zeitvorgabe einzuhalten. Was jetzt? Außer Atem. 2 Kollegen der Bundespolizei. Nur wenige Meter entfernt. Denk nicht mal daran. Wenn du ihnen dann kein Zeichen gibst, wird das Konsequenzen haben. Faris' Schultern verkrampften sich. Rasch drehte er sich einmal um die eigene Achse, suchte Wände und Decke ab. Als er eine Kamera entdeckte, deren Linse direkt auf ihn gerichtet war, hielt er inne. Ja, ich kann dich sehen, Faris. Und wenn ich mich weigere? Du erinnerst dich doch sicher, was beim letzten Mal passiert ist, als du versagt hast. Für einen Moment schloss Faris die Augen. Dann ging er mit steifen Schritten auf die Treppe zu. Gut. Entschuldigung, darf ich mal? Entschuldigung. Der 3. ökumenische Kirchentag. Aber zum ersten Mal dürfen Katholiken und Protestanten gemeinsam das Abendmahl abhalten. Was für ein Wunder. Findest du nicht? Wenn Sie sagen. Faris' Blick fiel auf eines der regenbogenfarbenen Kirchentagsplakate, mit denen seit Wochen ganz Berlin gepflastert war. Ein wenig sperrig, das Motto, oder? Er sieht mich überall. Dieses. Was? Das Plakat, was es vorlesen, laut. Das Wort Gottes mit Freimut reden. Was haben Sie getan? Was? Sie haben den Zug in die Luft gesprengt. Hallo? Du blutest am Kopf. Solltest du untersuchen lassen. Warum haben Sie das getan? Sie waren... Ist das nicht ironisch, Fals? Sie glaubt, dass du die Bombe gelegt hast, weil du aussiehst wie ein Araber. Warum haben Sie den Zug gesprengt? Irgendwo dort draußen, Fals. In deinem schönen Berlin hängt ein Mann an einem Kreuz. Deine Aufgabe ist es, ihn zu finden. Solange sein Herz schlägt, ist alles gut. Wenn es aber aufhört, bevor du ihn gefunden hast, dann... Wie heißt es in der Bibel? Da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. 40 Stunden ab jetzt war es, hast du das verstanden? Und du darfst gern die Serf ins Boot holen. Findet den Mann am Kreuz innerhalb der nächsten 40 Stunden. Oder Assemu alaikum. Mann, siehst du beschissen aus. Fares saß auf dem Trümmerstück einer Betonsäule und hob den Kopf. Da stand ein ungefähr 50-jähriger Mann mit leichtem Bauchansatz und schütterem Haar. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Paul Sievers, sein Partner bei der SERF, der Sondereinheit für die Ermittlung bei religiös motivierten Verbrechen. Alles okay? Der Sanitäter sagt Gehirnerschütterung und ein paar Platzwunden. Also nichts Wildes. Was sind das hier für eine Scheiße? Islamisten? Glaube ich nicht. Warum bist du überhaupt hier? Du fährst nie U-Bahn. Ich bin hergeschickt worden. Von wem? Könnte sein, dass es der Kerl aus dem Clash-Museum war. Der Museumsbomber? Quatsch. Der ist doch bei der Explosion damals draufgegangen. Assalamu alaikum. Damit hat sich der Anrufer bei mir gemeldet. Scheiße. Du musst das den anderen erzählen. Ich bin suspendiert, Paul. Das ist dem Bombenleger doch egal. Um kurz vor 9:30 fand sich Fares im sogenannten War Room wieder, dem Großraumbüro im obersten Stockwerk des LKA-Gebäudes in der Keithstraße. Du bist echt ein Held, weißt du das? Ben Schneider war ein leicht übergewichtiger, völlig farbloser Kerl. Mit einer einzigen Ausnahme. Die Augen des Kriminaltechnikers strahlten in einem hellen, unglaublichen okay, Blau. Ihr überlegt also, ob der Anrufer der gleiche Kerl ist, der damals das Clash-Museum hochgejagt hat? Ich weiß gar nicht mehr so genau, was damals passiert ist. Am Anfang war es eine gewöhnliche Geiselnahme. Ein Mann mit dunkler Haut, ein Gürtel, 10 Kilo Sprengstoff. Was ergibt das? Fares war der Erste am Tatort und es ist ihm gelungen, mit dem Geiselnehmer ins Gespräch zu kommen. Der Mann war Syrer. Das konnte nur ein islamistischer Fundamentalist sein. War es aber nicht. War mit einer deutschen Frau verheiratet, lebte aber in Scheidung. Weil seine Frau ihm das Umgangsrecht mit dem Kind verweigert hatte, hat er sich einen Bombengürtel gebastelt. Völlig falsche Verhandlungstaktik. Dann hat er sein Kind entführt und ist mit ihm ins Museum marschiert, um auf diese Weise das Sorgerecht zu erzwingen. Und bumm. Falls. Kriminaloberrat Robert Tromsdorf, der leitende Ermittler der SERF und ihr eigentlicher Schöpfer. Und, wie geht's dir? Gut soweit. Also, hier die Fakten. Wie ihr alle wisst, hat sich heute Morgen in der U-Bahn-Station Bismarckstraße ein Bombenanschlag ereignet, bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens 27 Menschen ums Leben kamen, darunter auch einige Kinder. Die Abteilung Staatsschutz ermittelt bereits in Richtung Terroranschlag. Aber wir haben Grund zu der Annahme, dass wir es mit einer religiös motivierten Tat zu tun haben, die in unser Ressort fällt. Ach so, für die, die sich wundern, warum Fares hier und nicht in der Klinik ist, wo er meines Erachtens hingehört. Fares, am besten du erzählst das selbst. Fares zog sein Smartphone aus der Tasche, hielt es hoch und berichtete zum wiederholten Male, wie der Anrufer ihn in die Bismarckstraße beordert hatte. Dann zeigte er das Video. Okay, das ist definitiv eine Sache für die SERF. Haben wir Anhaltspunkte, wo sich diese zweite Bombe befindet? Naja, eventuell ergibt sich etwas aus dem, was er gesagt hat. Er hat ja dieses Kirchentagsmotto zitiert. Hm? Das Wort Gottes mit Freimut reden. Ja, schau mal hier. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 31. Hm. Und als sie gebetet hatten, da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und hier redeten das Wort Gottes mit Freimut. Fares, hast du eine Idee, warum der Anrufer ausgerechnet mit dir Kontakt aufgenommen hat? Ich bin mir nicht sicher, aber er tut so, als wäre er der Bomber vom Clash-Museum. Assalamu alaikum, oh mein Gott, ich erinnere mich daran. Friede sei mit dir? Assalamu alaikum heißt nicht Friede sei mit dir. Friede sei mit dir heißt Assalamu alaikum. Samuel-like um dagegen hat eine Silbe weniger, weißt du? Das ist eine Beleidigung. Also frei könnte man es übersetzen mit Gift sei mit dir oder der Tod sei mit dir. Das wusste ich nicht. Ja, konntest du ja auch nicht. Das waren die letzten Worte, die der Museumsbomber zu mir gesagt hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir diese Info nie an die Öffentlichkeit gegeben. Es gab damals 75 Tote und die Kollegen von der Forensik konnten Leichenteile eindeutig dem Bombenleger zuordnen. Ja. Dein Anrufer kann also nicht der Kerl aus dem Museum gewesen sein. Und trotzdem sein. Tut er so. Aber warum? Ein Trick, um dich in die U-Bahn-Station zu bekommen. Ja, oder der Kerl hängt irgendwie mit dem Museumsfall zusammen. Aber der Täter hat die Kameras am U-Bahnhof gehackt. Vielleicht hat er auch uns gehackt. Gut. Informiere die Kollegen von der IT-Abteilung, Ben. Sie sollen das überprüfen. Gehen wir nach Schema vor. Analyse des Videos, Täterprofil. Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Wir haben nicht einmal mehr 40 Stunden. 40 Stunden? Möglicherweise hat er uns damit einen Hinweis darauf gegeben, was er plant. Weißt du, wann diese 40 Stunden angefangen haben, Fares? Na, ich gehe mal davon aus, bei seinem Anruf, da war es 8:03. Okay. Gehen wir also davon aus, dass das die Stunde 0 war. Dann sind 40 Stunden um, morgen Mitternacht. Morgen Abend. Um 23 Uhr beginnt der große Abschlussgottesdienst im Olympiastadion. Das Olympiastadion. Der Lichtergottesdienst. Während dieses Lichtergottesdienstes würde das erste wirklich ökumenische Abendmahl des christlichen Abendlandes abgehalten werden. Scheiße. Und da ist noch was. Er ist nicht allein. Wie kommst du darauf, Ben? Hier, das Video. Mach's nochmal an. Der Zoom. Ja, genau, richtig. Jemand hat die Kamera bedient, während der Mann mit der Kapuze da einfach... Lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich bin sozusagen gar nicht da. Fares unterdrückte ein Stöhnen. Die Frau war schlank und ziemlich klein. Dr. Anke Geiger, Kriminaloberrätin und leitende Direktorin des LKA 1, ihrer aller Chefin. Im Raum gab es niemanden, der sie leiten konnte. Haben wir es mit einem islamistischen Anschlag zu tun? Nein. Und Sie sind sich da so sicher, weil? Was haben Sie hier eigentlich zu suchen, Herr Iskander? Wenn ich mich recht erinnere, sind Sie suspendiert. Er war in der U-Bahn, als die Bombe explodiert ist, danke. So? Wie kommt das? Ein Anrufer hat mich dahin geschickt. Was für ein Anrufer? Tromsdorf berichtete ihr mit knappen Worten von den Anrufen, die Fares erhalten hatte, und klärte sie auch über den Inhalt des Videos auf. Gibt es jemanden in diesem Raum, der Herrn Iskanders Aussagen bestätigen kann? Nein, warum? Wir haben also nur die Aussage von Herrn Iskander. Kriminaloberkommissar Iskander. Wir haben also nur die Aussage von Herrn Iskander, dass es diesen Anrufer tatsächlich... Was wollen Sie gibt? Eigentlich damit sagen? Ja, danke. Okay. Was? Robert, ich habe gleich eine Pressekonferenz, weil in der Berliner U-Bahn eine Bombe hochgegangen ist. Es gibt euren Erkenntnissen nach eindeutige Drohungen gegen den Kirchentag. Was glaubst du, werden die Leute sagen, wenn herauskommt, dass wir einen... Muslim. ...einen suspendierten Beamten in die Ermittlungen eingebunden haben? Haben Sie Ihren Kollegen gegenüber alles gesagt, was Sie wissen, Herr Iskander? Dann will ich, dass Sie diese Räumlichkeiten verlassen. Fares ist mein bester Ermittler, Anke. Und wir brauchen ihn hier. Du kannst deine Suspendierung aufheben. Der Anrufer hat sich mit ihm in Verbindung gesetzt. Es wird einen Grund dafür geben. Ist das Ihr Telefon? Ja. Lassen Sie es hier. Oh. Was, oh? Naja, also, die E-Mail mit dem Video. Ja, jetzt reden Sie schon. Ja, die E-Mail mit dem Video, die der Kerl dir geschickt hat, Fares, sie kam von deinem eigenen Rechner zu Hause. Das ist völlig unmöglich. Ich habe mir die Mail doch nicht selber zugeschickt. Das ist doch völlig... Herr Iskander, raus! Pass doch mal auf! Rektor! Auf der Kurfürstenstraße, nicht weit vom LKA 1 entfernt, kaufte sich Fares in einem der Handyläden ein Smartphone mit Prepaid-Karte und schrieb Paul eine SMS, damit er seine Nummer hatte. Iskander! Ah, Niklas! Der Mann, der nun schwer atmend vor ihm stehen blieb, hatte mindestens 20 Kilo Übergewicht. Bist du in einen Sandsturm geraten, oder? Was ist passiert? Fares hatte Niklas Hesse in der Schule kennengelernt. Kein Kommentar. Sie hatten sogar gemeinsam ihre Polizeiprüfungen abgelegt. Und du? Was machst du? Hesse wurde Ausbilder an der Polizeischule. Ja, die Explosion in der U-Bahn natürlich. Vor 2 Jahren war er fortgezogen und Fares und er hatten sich für eine Weile aus den Augen verloren. Bin auf dem Weg zur Keithstraße. Ich dachte, da bekommt man vielleicht mehr Infos als vor Ort. Du hast ganz schön einen draufbekommen, was? Gib dir keine Mühe, von mir erfährst du nichts. Nachdem er nach Berlin zurückgekehrt war, hatte er ein investigatives Online-Magazin gegründet. Ist das nicht ganz in der Nähe von deiner Wohnung? Du warst da unten, als die Bombe hochgegangen ist, oder? Deshalb auch das Pflaster da an deinem Holzkopf. Ja, hat ja wohl keinen Zweck, es zu leugnen. Ich dachte, die hätten dich auf die Straße gesetzt. Ja, haben sie auch. Ich bin als Zeuge hier. Ach, immer noch, weil du diesen Nazi vermöbelt hast? Also wenn du mich fragst, ja, hätten sie dir dafür einen Orden verleihen sollen. Sag mal, kannst du mir einen Zugang zu einem leistungsfähigen Computer verschaffen? Ja, klar. Wenn du mir im Gegenzug ein paar Infos gibst. Ach. Okay, pass auf, die Bombe in der U-Bahn. Es gab eine Bekennermail. Aber wir können sie nicht zurückverfolgen, weil der Absender irgend so ein beschissener Hacker ist. Außerdem hat er es geschafft, so zu tun, als käme die Mail von meinem Privatrechner. Ja, aber das ist ja total einfach. Man braucht nur einen Trojaner auf deinen Rechner zu schleusen. Ja, und kannst du rausfinden, ob auf meinem Computer so einer ist? Klar. Dazu müsste ich nur in deine Wohnung mir das Ding mal ansehen. Und? Was rausgefunden? Hier ist der Mistkerl. Du hast wirklich einen Trojaner auf deiner Festplatte. Kann man feststellen, wo der herkam? Eventuell. Aber dazu muss ich dann zu mir nach Hause. Ich brauche ein paar von meinen eigenen technischen Spielereien dafür. Wo fahren wir eigentlich hin? Wart ab! Wirst staunen! Hesse verließ den Stadtring und bog auf die Heerstraße ein. Er fuhr in Richtung Grunewald, bis sie die Teufelssee-Chaussee erreicht hatten. Sag nicht, du wohnst jetzt auf dem Teufelsberg. Der Online-Journalist führte Fares den Berg hinauf. Immerhin die zweithöchste Erhebung Berlins. Ganz oben befanden sich einige ziemlich verfallene, kuppelförmige Gebäude. Eine ehemalige Abhörstation der US-amerikanischen Streitkräfte. Der Ausblick war unglaublich. Willkommen zu Hause! Ich dachte, es gibt hier eine Wachgesellschaft, die aufpasst, dass Leute wie du hier nicht reinkommen. Seit 2012 nicht mehr. War zu teuer. Wow! Der Raum im obersten Stockwerk war vielleicht 25 Quadratmeter groß. Jeder einzelne Zentimeter des Bodens war ausgenutzt. Mindestens ein halbes Dutzend Computer standen herum. Der Strom funktioniert noch? Ich musste ein bisschen was basteln, aber ja. Warum hier? Ich meine, du hast früher in Charlottenburg gewohnt. Weil es keine Miete kostet und weil mich niemand stört. Ja, niemand ahnt überhaupt, dass ich hier bin. Ist perfekt für mich, würde ich sagen. Ein gerahmtes Foto, das inmitten all der Kabel und Geräte steht. Es zeigt eine dunkelhaarige Frau mit breitem, glücklichen Lachen und baumelnden Goldohrringen. Ist das die Frau, wegen der du Berlin vor 2 Jahren verlassen hast? Ja, leider nicht gehalten. So, kann losgehen. Ich muss ein Programm auf deinen Rechner spielen. Und wenn deine Kollegen ihn später analysieren... Können sie es zu dir zurückverfolgen? Nö. Ja, dann leg los. Ich geh mal kurz auf den Flur. Sie was? Paul? Ich bin's, Fares. Ich bin bei Niklas Hesse. Warum das denn? Erklär ich dir später. Gibt's bei euch was Neues? Wir haben das Foto des Gekreuzigten veröffentlicht. Und der Chef hat zusätzliche Einheiten ins Olympiastadion beordert. Sie sollen bei der Suche nach Sprengstoffen helfen. Fares, bist du dran? Ja. Der Anrufer... Er hat sich gemeldet. Und er war ziemlich sauer, dass er dich nicht erreicht hat. Er... Was? Hat eine weitere Bombe in die Luft gejagt, ganz in der Nähe vom Kudamm. Du musst so schnell wie möglich wieder zu uns kommen. Ab sofort bist du wieder im Team. Scheiße, in der Gedächtniskirche gibt's erste Ausschreitung. Mach aus. Meine Herrschaften... Herr Iskander, gut, dass Sie da sind. Gut, dass Sie da sind? Der Anrufer hat sich wieder gemeldet. Er ist ziemlich sauer geworden, als wir ihm sagen mussten, dass du nicht mehr im Team bist, Fares. Und dann hat er die zweite Bombe hochgejagt. Es war reine Glückssache, dass es nur ein Todesopfer gab. Seine einzige Forderung, dass wir dich zurück ins Team holen sollen. Sonst nichts. Er will, dass du leidest. Die Frage ist, warum? Entschuldigung. Niklas? Ja, die Software hat ein Ergebnis gebracht. Aber ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob du glücklich darüber sein wirst. Ja, komm, spuck's aus. Deine Mail kam aus einem Internetcafé in der Nähe vom Kudamm. Ich ruf dich zurück, Niklas. Aber... Bereit? Ja. Iskander? Schön, dass du wieder da bist, Fares. Ich hatte Sehnsucht. Angespannt. Das ist gut. Warum? Warum ist das gut? Hören deine Kollegen mit? Du kannst ruhig auf Lautsprecher stellen. Nicht so schüchtern. Unwillkürlich suchte Fares die Ecken des Raumes nach Kameras ab. Mach schon. Na also. Warum ist es gut, wenn ich angespannt bin? Wenn ich dir das sage, verrate ich zu viel von mir. Wie geht's weiter? Du versuchst mich zu finden. und ich werde warten, ob du erfolgreich bist. Sie halten das für ein Spiel, oder? Es ist ein Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Du enttäuscht mich, Fares. Wenn ich auch nur den leisesten Verdacht habe, dass ihr versucht, den Gottesdienst abzusagen, geht eine Bombe hoch, gegen die Diener U-Bahn nur ein Witz war. Fahr zu dem Internetcafé in der Knesebeckstraße. Von dort habe ich gestern Abend den Trojaner an dich geschickt. Möglicherweise kommst du mir ja dann ein wenig näher. Das ist die Bedingung für meine Vergebung. Hast du verstanden, Fares? Ja. Gut. Finde meinen Vater, bevor es zu spät ist. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Dass der Gekreuzigte sein Vater ist, meine ich. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich komme mit. Warte, du gehst nicht ohne deine Waffe und Marke. Aber... Anke, Fares geht nicht ohne seine Waffe und ohne sein Handy. Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass mir Politik, Kirchentagveranstalter und Presse im Nacken sitzen. Sorg dafür, dass dieser Kerl gefasst wird, bevor es noch mehr Tote gibt. Den Rest der Drohung ließ sie unausgesprochen. Aber jeder im Raum wusste, was sie am liebsten noch hinterhergeschoben hätte. Sonst schließe ich die Serv. Wann geht das hier endlich mal weiter? Scheiße. Ja? Wieso seid ihr immer noch nicht da? Woher wissen Sie das? Handy Orton. Wir sind im Stau. Wie soll ich das verstehen? Na, wir sind im Stau. Weigerst du dich etwa meinen Anweisungen Folge zu leisten? Nein, hören Sie. Hör auf, Fares. Und zwar mich zu verarschen. In 5 Minuten rufe ich wieder an. Wenn du dann nicht in diesem Internetcafé bist, stirbt jemand, an dem dir etwas liegt. Nein, hören Sie doch. Ich kann die noch... Minuten. Wir haben nur noch 5 Minuten. Das schaffen wir nicht. Wir sind gerade mal am Wittenbergplatz vorbei. Weg da, weg da! Die können sich nicht in Luft auflösen. Scheiße. Es ist Niklas. Jetzt nicht. Ich stelle auf Lautsprecher. Fares! Jetzt nicht, Niklas! Das gibt's doch nicht. Was? Die 5 Minuten sind noch nicht rum. Ich wollte nur Zeuge werden, wie du scheiterst. Jemand, an dem mir was liegt. Wen wollen sie töten? Laura, Lilly, meine Nichten. Holsterhemd, Bikerstiefel, Lederjacke. Niklas! Eine Bombe, wo auch immer du gerade bist! Niklas, raus da! Was? Was soll das heißen? Die Knesebeckstraße tauchte vor ihnen auf. Aber das Café befand sich ganz am anderen Ende. Unerreichbar weit entfernt. Noch 10 Sekunden, Fares. Was machst du? Das hat keinen Sinn. Wir schaffen es nicht. Niklas, du musst sofort raus. 1 und tschüss. Die Verbindung ist weg. Schon wieder versagt. Du lebst? Scheiße, Fares. Da war eine Bombe in meiner Wohnung. Wie hast du denn über... Der Eichentisch. Der scheiß Eichentisch. Alle meine Computer sind hin, Alter. Das ist doch scheiße. Ich muss auflegen, die Kavallerie kommt. Das war wohl nichts. Schade eigentlich. Aber im Grunde ist es egal. Wie geht's jetzt weiter? Wie gehabt. Das Internetcafé. Und Fares... Ja? Du kannst dir jetzt Zeit lassen. Das Internetcafé erwies sich als totaler Flop. Viel Chrom und rotes Leder. Und nichts, was ihnen irgendwie nützen würde. Was sollte das? Warum jagt er uns hierher? Er treibt Spielchen. Und wir haben nur noch knapp 29 Stunden. Ja, wir sind immer noch in der Knesebeckstraße. Der Typ hat uns verarscht. Der Laden war gestern Abend. Warte mal, der Chef hat gerade gesagt, dass wir eventuell wissen, wer der Mann am Kreuz ist. Wer? Ein gewisser Werner Ellwanger. Wir haben den Hinweis von einer Frau. Warte mal, sie... Ira Jensen, sie ist Pfarrerin an der Passionskirche. Ja, alles klar, wir sind auf dem Weg. Was können Sie uns über Herrn Ellwanger sagen? Uns hilft alles, was mit ihm und dem Kirchentag zusammenhängen könnte. Ira Jensen war eine hochgewachsene, etwas herb wirkende Frau, die sich in eine Strickjacke gehüllt hatte und diese vor dem Bauch zusammenhielt, als sei er kalt. Sie war jung, um die 30. Ihre Schlüsselbeine stachen unter dem Kragen der Strickjacke hervor. Er ist sehr religiös. Er kommt jeden Sonntag in die Kirche. Und es gibt Gerüchte, dass er ein bisschen verrückt ist. Inwiefern? Nun ja, ich selbst würde ihn als evangelikal bezeichnen. Er nimmt die Bibel wörtlich. Es gibt nicht viele, die auf Anhieb sagen können, was evangelikal bedeutet. Herr Iskander und ich gehören zu einer Sondereinheit der Polizei. Unser Spezialgebiet sind religiös motivierte Verbrechen. Wissen Sie, ob Werner Ellwanger Familie hat? Soweit ich weiß, ist er Witwer. Aber er hat einen Sohn. Wie alt? So 18, 19. Er kommt jeden Sonntag mit in den Gottesdienst. Wissen Sie, wie er heißt? Natürlich. Alexander. Er wohnt noch bei seinem Vater. Ich rufe Ben an. Er soll ihn zur Fahndung rausgeben und die anderen über ihn informieren. Ich habe hier sogar ein Foto. Moment. Sie öffnete ein Fotoalbum und tippte auf einen jungen Mann mit schmalen Gesichtszügen und kinnlangen, akkurat geschnittenen schwarzen Haaren. Können wir das Foto mitnehmen? Natürlich. Hallo, Alexander. Ich bin nicht Alexander. Ach nein? Du hast dich verquatscht, Alex. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, da hast du meinen Vater gesagt. Wir haben herausgefunden, wer der Mann am Kreuz ist. Und jetzt wissen wir auch, wer du bist. Wer hat dir das verraten? Sag's mir. Nein. Nein. Nein. Faris, was machst du? Das war ein Fehler. Ein schwerer Fehler. Scheiße, das ist nicht gut. Bringen wir Frau Jensen lieber in die Keitstraße. Kaffee? Ja, gern. Also, wir haben eine ehemalige Lehrerin von Alexander ausfindig gemacht. Sie sagt, dass Alexander zurückgeblieben ist. Im Alter von 15 haben sie seinen IQ gemessen. Er liegt knapp über 90. Na, also ist er wohl kaum der Anrufer. Ja, aber der Anrufer hat mein Vater gesagt. Und Werner Ellwanger hat nur einen Sohn. Frau Jensen, haben Sie eine Ahnung, ob Werner Ellwanger seinen Sohn misshandelt hat? Körperlich, meinen Sie? Nein. Ich meine, ich weiß es nicht. Ja, ich komme direkt aus Ellwangers Wohnung. Mann, ihr glaubt nicht, wie es dort aussieht. Alles voller Ölgemälde. Einziges Motiv, Kreuzigung, Kreuzigung, Kreuzigung. Ich habe hier Alexanders Computer mitgebracht. Und dann, hier, das hier. Kaffee? Nee. Was ist das? Das ist ein Mietvertrag für einen Schrebergarten in der, wie heißt es hier, Gartenkolonie am Flugplatz. So heißt der Verein. Ja. Sag mal. Das muss irgendwo in der Nähe von Tempelhof sein, denke ich. Wenn wir da mal nicht das Kreuz finden. Faris, Paul, ihr nehmt Ben mit. Oh, nee. In die Laube passt kein Kreuz rein. Ist viel zu klein. Schauen wir doch lieber noch mal genauer nach. Das dürfen wir eigentlich nicht. Du kannst ja draußen warten. Was kommt noch? Sie standen direkt vor der Rückwand des winzigen Hauses. Aber anders als bei einer gewöhnlichen Werkzeugwand, hingen hier keine Hämmer und Schraubenschlüssel. Geißeln. Mehr als ein Dutzend Geißeln. Mit Blut besudelt. Der Typ ist ja krank. Ich schaue mich draußen nochmal um, ja? Guck mal, die Metallkiste da, unter der Werkbank. Soll ich sie öffnen? Besser nicht. Lass erst die Kollegen mit den Hunden kommen. Was ist denn das für ein Karton hier? Kapierst du das? Der Karton war zu zwei Dritteln gefüllt. Mit den bedruckten Leuchtstäben des Kirchentages. Faris, komm mal her, ich hab hier was. Moment, ich bin gleich wieder da. Was ist denn, wo steckst du? Hier bin ich, hinter der Laube. Guck dir das an. Im Licht von Bens Taschenlampe lag ein Stapel Latten, die jemand auf dem Komposthaufen aufgeschichtet hatte. Sie waren zusammengenagelt. Wie Kreuze. Das ist ja. Ja? Du hast deine Handyortung immer noch nicht ausgeschaltet. Großer Fehler. Herr Iskander. Herr Iskander. Wo bin ich hier? Sie sind die Notaufnahme des St. Josephs Krankenhaus. Ich bin Dr. Makame. Sie haben Glück gehabt. Glück? Was ist mit meinem Partner? Wir konnten nichts für ihn tun. Es tut mir wirklich leid. Aber danken Sie Ihrem Gott dafür, dass Sie überlebt haben. Ich muss los. Faris hatte vor langer Zeit aufgehört, an Allah zu glauben. Faris, was machst du? Ich gehe. Bist du verrückt geworden? Paul ist tot. Ich weiß. Was mit Ben? Dem geht's gut. Er stattet gerade Bericht. wenn der Mistkerl anruft. Er wird nicht mehr anrufen. Er hat die Laube in die Luft gejagt. Hält mich für tot. Komm, komm. Nimm dir ein Taxi. Fahr nach Hause und versuch, ein bisschen zu schlafen. Aber bitte, lass das Handy an. Ich will nichts riskieren. Herr Iskander? Sieh an. Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? Sagen Sie, verlangt es Ihr Amt eigentlich, anderen auf die Nerven zu gehen, Frau Jensen? Nein. Ja. Haben Sie jemanden, der kommen kann? Ihre Familie oder so? Nein. Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob es klug ist, Sie allein zu lassen. Warum kümmern Sie sich so um mich? Ich bin Seelsorgerin. Sind christliche Seelsorger eigentlich immer so bemüht um Menschen, die sie gar nicht kennen? Immer. Alles in Ordnung? Mir ist nur ein bisschen schlecht. Legen Sie sich hin. Sie sind nicht meine Mutter. Legen Sie sich freiwillig hin oder muss ich Sie zwingen? Ach, versuchen Sie das mal. Es reicht vermutlich, wenn ich kräftig puste. Los jetzt. Sie haben im Schlaf gesprochen. Sie sind ja immer noch da. Wer ist Laura? Ja, meine Ex. Wie spät ist es? Kurz vor 6. Scheiße. Beruhigen Sie sich. Der Anruf hat sich nicht gemeldet. Und von Ihren Kollegen auch niemand. Ich lebe, du Arschloch. Ich muss los. Ja. Ich glaube, jetzt kommen Sie klar. Tut mir leid, Mann. Das mit Paul. Die rote Zahl des Countdowns war inzwischen auf 17 Stunden geschrumpft. Auf der ehemals weißen Fläche der Fallwand hingen nun Dutzende von Fotos. Fotos der Opfer. Konzentrieren wir uns darauf, das Schwein zu schnappen. Wo ist Tromsdorf? Er musste beim Innensenator antanzen, zusammen mit Geiger. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Sieht so aus, als hätten die Kollegen vom Bezirk Kreuzberg Alexander aufgegabelt. Sie bringen ihn gerade her. Und hey, hier, schau mal auf diesen Bildschirm bitte. Ja. Wir haben auf Alexanders Computer einen Schaltplan gefunden. Ja? Wahrscheinlich von dem Herzmonitor, an dem Ellwanger hängt. Auf dem Video ist das Ding kurz zu sehen. Hier ist eine Ausschnittsvergrößerung. Medicare? Medicare hat ihren Hauptsitz in der Ukraine. Ich habe mit einem der Entwickler telefoniert. Der Typ ist sich sicher, dass man den Monitor einfach nur ausschalten muss, um zu verhindern, dass er den Detonationsimpuls sendet. Super. Dann müssen wir das Ding nur noch finden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir Alexander? Vergeben unsere Schuld. Ellwanger? Seine Handschellen hatte man ihm abgenommen. Geheiligt werde dein Name. Er hockte da wie ein Häufchen Elend. Den Kopf gesenkt, die Hände wie zum Gebet gefaltet. Alexander. Ja? Ein strenger Geruch strömte von ihm aus, den Faris nur allzu gut kannte. Sie haben sich ganz schön schmutzig gemacht. Das ist Blut. Das Blut Ihres Vaters. Ja. Haben Sie Ihren Vater gekreuzigt, Alexander? Ja. Wo ist er? Das darf ich nicht sagen. Wer verbietet es Ihnen? Mein Vater. Ihr Vater verbietet Ihnen zu verraten, wo Sie sein Kreuz aufgebaut haben. Ja. Sie meinen den himmlischen Vater. Gott. Oder? Nein. Warum verbietet es Ihr Vater, Alexander? Weil Christus ihm noch nicht erschienen ist. Sie haben Ihren Vater an ein Kreuz genagelt, damit ihm Christus erscheint. Das stimmt. Aber warum dann die Bomben? Was für Bomben? Die Bomben, die Sie gestern in Berlin haben hochgehen lassen, Alexander. Ich weiß nichts von irgendwelchen Bomben. Wer hat Ihnen geholfen? Bei der Kreuzigung? Niemand. Und bei den Bomben? Es sind Kinder gestorben, Alexander. Kinder. Mütter. Ja, wer hat ihnen geholfen? Ich habe nichts mit den Bomben zu tun. Der Engel. Er war es bestimmt. Ich habe nichts damit zu tun. Welcher Engel? Der Engel des Herrn. Er ist gekommen. Wohin? Er hat mich immer mit diesem grellen Licht geblendet. Helles Engelslicht. Kennen Sie das? Man vergisst alles, weil es so hell und so warm ist. Himmlisches Licht. Und der Engel hat immer zu darin gestanden. Er hat gar keine Flügel, habe ich gedacht. Aber das war später, nachdem ich meinen Vater... Nachdem Sie Ihren Vater gekreuzigt hatten? Ja, er hat es mir doch befohlen. Wer? Der Engel oder Ihr Vater? Der Engel. Als Vater ihm verraten hat, dass er das will, also gekreuzigt werden, meine ich, da hat der Engel zu mir gesagt, dass das eine gute Sache ist. Wie sah er denn aus, der Engel? Oh, wie ein Mensch. Engel können nämlich menschliche Gestalt annehmen. Darum hatte er ja auch keine Flügel. Beschreiben Sie ihn. Nein. Ich bin gleich wieder da. Achtung, ich stelle auf Lautsprecher. Glaubst du jetzt, dass ich nicht Alexander bin? Woher wissen Sie, dass er hier ist? Eure Computerspezialisten sind nicht die Besten. Was wollen Sie? Ich habe deine Frage beantwortet, nun beantwortest du meine. Und denk daran, dass ich eine Hand am Auslöser habe. Was habt ihr Alexander gefragt? Wo das Kreuz steht. Ihr wollt meinen Vater dort runterholen, nicht wahr? Meinen Vater? Wir haben nachgeforscht. Werner Ellwanger hat nur einen Sohn. Alexander. Dann wart ihr nicht gründlich genug. Faris? Lies das. Die Bombe ist noch nicht im Stadion. Richtig. Du weißt inzwischen, wo die Bomben sind, Faris. Ja, ich hab's gerade auf den Tisch bekommen. In den Leuchtstäben vom Kirchentag. Ein Mann hat einen der Stäbe geöffnet und eine ziemliche Überraschung erlebt. Wie viele gibt es? Ungefähr 500. Und wie viele davon lassen sich einzeln sprengen? Ein paar. Was hältst du davon, wenn dieses süße blonde Mädchen, das in der Ahornstraße wohnt... Fuck, ist nicht Lili irgendetwas? Hallo? Fuck! Ich schicke eine Streife zu Lauras Krankenhaus, um sie zu warnen. Beruhige dich. Die Jungs kümmern sich darum, dass ihr und dem Kind nichts passiert. Faris, komm mal her. Frau Jensen ist am Apparat. Ihre? Faris, meine Sekretärin sagt, dass Ellwanger mal eine Putzfrau gehabt haben soll. Ein junges Mädel aus dem Osten. Polen oder Russland oder so. Jedenfalls geht das Gerücht um, dass Ellwanger diese Putzfrau geschwängert hat. Irgendwann Mitte der 70er. Sie war plötzlich verschwunden. Vermutlich in die Heimat zurückgekehrt, um das Kind auszutragen. Haben Sie zufällig auch einen Namen? Ludmilla Mjechow. Danke, Ira. Ben, ich bräuchte nochmal die Liste der Museumsopfer. Mjechow Ludmilla. Faris hatte sich nicht geirrt. Endlich ein Durchbruch. Die Mutter des Bombenlegers. Sie ist im Museum umgekommen. Faris? Was ist? Ich weiß jetzt, wer Ellwangers unehelicher Sohn ist. Der Name stand auf dem Bildschirm und er brannte sich in Faris Netzhaut. Das konnte nicht sein. Niemals. Du Arschloch. Niklas. Sehr gut. Wie bist du drauf gekommen? Deine Mutter war ein Opfer des Museumsbombers. Hör zu, Niklas, ich verstehe, dass du mir die Schuld an ihren Tod geben willst, aber... Steht, oder? Vor Faris geistigem Auge erschien die ehemalige Abhöranlage der Amerikaner. Der Teufelsberg. Der Teufelsberg. Ich möchte, dass du in spätestens einer Stunde hier bist. Allein. Und du betrittst den Laden auf demselben Weg, den wir gemeinsam genommen haben. Sonst fliegt die nächste Bombe in die Luft. Scheiße. Pass auf, wenn du Ellwanger und das Kreuz findest, dann kannst du die Bomben ganz einfach entschärfen. Monitor ausschalten. Ich weiß. Ja, genau. Aber die Bomben, die der Arsch direkt zündet, die kriegen wir damit nicht in den Griff. Es gibt nur eine Lösung. Wenn du Hesse vor dir hast, erschieß ihn. Er ruft wieder an. Bierhahn mit. Du erklärst mir jetzt wahrscheinlich, warum du das alles tust. Na, wenn du willst. Ich war ein paar Monate an der Akademie. Und dann hat man mich gefragt, ob ich Lust hätte, an der Ausbildung von Polizisten in Afghanistan mitzuwirken. Also bin ich nach Afghanistan gegangen, in die Provinz Balch. Und? Ich habe eine Frau kennengelernt. Das Bild auf deinem Schreibtisch. Farida. Du, ich habe mich in sie verliebt. Und sie sich in mich. Das hat sie dann das Leben gekostet. Sie haben sie gesteinigt. Sie war verheiratet. Ich musste dabei zusehen. Danach habe ich Afghanistan verlassen und bin zurück nach Berlin. Und jetzt baust du Bomben? Da sprengt doch so ein Scheißkerl im Museum auch noch meine Mutter in die Luft. Ich kümmere mich um ihren Nachlass und erfahre, dass ich einen Halbbruder habe. Was? Was willst du von mir? Warum jagst du nicht einfach das Scheißstadion in die Luft und fertig? Ich werde auf der Leinwand ein Video abspielen, kurz bevor die Bomben explodieren. Dieses Video landet dann im Internet. Oh, irgendjemand filmt ja immer. Und da wird stehen, warum lassen eure Götter das zu? Und dann der große Knall. Die Menschen werden endlich anfangen, ihre Götter zum Teufel zu jagen. Es wird das Ende aller Religion sein. Bis zum Papstgottesdienst sind es noch knapp 11 Stunden, Niklas. Weißt du, was im Moment im Stadion los ist? Ein TC-Gottesdienst. Sie singen, Faris. Ich befürchte, ich muss meinen Zeitplan etwas überarbeiten. Der ist durchgeknallt. Der ist komplett durchgeknallt. Er glaubt, er hat eine Mission. Bisher hat noch keine Katastrophe die Menschen dazu gebracht, ihren Glauben grundsätzlich in Frage. Faris, wo bist du? Kaiserdamm. Keine Alleingänge, herrscht doch. Melde dich bei den Kollegen, bevor du reingehst. Schön, dich zu sehen. Hesse stand ganz am anderen Ende der Halle. Seine Hände hingen locker an den Seiten hinunter. Und es fiel Faris schwer, es zu glauben. Sie waren leer. Keine Spur von einer Waffe oder dem Fernzünder. Faris richtete die Pistole auf Hesse. Ich bin da, Niklas. Was jetzt? Komm mit. Erschieß ihn. Oh, dein Zeigefinger zuckt. Ich hoffe, du hast dich unter Kontrolle. Wohin führst du mich? Niklas, in die Toilettenräume? Im Untergeschoss? Du kannst deinen Kollegen ruhig Hinweise geben, das macht mir gar nichts aus. Aber verarsch mich nicht. Ja, das Kreuz steht in den alten Toilettenräumen im Untergeschoss, Leute. Ach, ihr müsst den linken Treppenabgang benutzen. Wir haben's gehört. Der Anblick des Kreuzes traf Faris. Der obere Balken berührte fast die Decke. Und die durchbohrten Füße von Werner Ellwanger befanden sich nur wenige Zentimeter über dem schmutzigen Fliesenboden. Der penetrante Geruch von Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Was ist mit dir passiert, Niklas? Warum dieser Hass? Und warum dieser Hass auf mich? Und was macht dich so sicher, dass ich dich nicht einfach abknalle? Hier und jetzt. Du weißt leider nicht, ob ich nicht doch noch ein Ass im Ärmel habe. Aber du weißt schon, dass meine Vorgesetzten mich für eine tickende Zeitbombe halten. Was ist, wenn ich es einfach riskiere? Faris schaute zu Ellwanger empor. Dessen Gesicht wirkte wie das eines bereits seit langem toten Mannes. Er sah den Triumph in den Augen des Online-Journalisten. Du Scheißkerl. Und begriff. Du willst, dass ich den Monitor ausschalte? Die Bomben explodieren, wenn ich es mache. Warum? Nennen wir es meine Version eines Gottesurteils. Wenn es mir gelingt, dich dazu zu bringen, dann ist meine Sache gerecht, sowas in der Art. Bullshit. Das hier ist persönlich, Niklas. Persönlich? Ah, stimmt. Ja, vielleicht wollte ich dich auch einfach nur dafür bestrafen, dass du meine Mutter auf dem Gewissen hast. Faris, kannst du mich hören? Ich höre dich, Ben. Hör zu, du hast recht. Du darfst auf keinen Fall den Monitor ausschalten. Hesse hat den Schaltplan selbst auf Alexanders Computer gespielt. Und wie mache ich das Scheißding jetzt unschädlich? Keine Ahnung, aber die Bombenexperten sind auf dem Weg zu euch. Es dauerte keine 5 Minuten. Während die Polizisten Hesse festnahmen und sich um Werner Ellwanger kümmerten, begannen 2 Experten des Bombenräumkommandos mit der Untersuchung des Herzmonitors. Ben? Ich höre dich, Faris. Du kannst Alexander sagen, dass wir seinen Vater gerettet haben. Nein, das kann ich leider nicht. Er hat sich in seiner Zelle erhängt mit seinen Schnürsenkeln. Was lachst du, du Arsch? Ich denke, ihr solltet mal ein Blumenbeet in Papis Schrebergarten näher unter die Lupe nehmen. Wieso? Was ist in diesem Blumenbeet? Wer ist hier eigentlich das Monster? Gerechtigkeit, Faris, darum geht es. Sag schon. Ich erfahre also, dass Werner Ellwanger mein Vater ist. Ich besuche ihn nur ein paar Monate, nachdem Farida gestorben ist. Und wen treffe ich an? Einen religiösen Spinner, der seinen eigenen Sohn misshandelt. Und Alexander ist genauso durchgeknallt wie er. Hat mich für einen Engel gehalten. Zuerst war es nur ein Test. Ich wollte nur rausfinden, wie irre Alexander ist. Aber als ich erkannt habe, dass er seinen Vater tatsächlich kreuzigen würde, da ist mir das alles hier eingefallen. Hesse machte eine Geste, die den gesamten Teufelsberg umfasste. Er straffte die Schultern und ein Ausdruck erschien auf seinem Gesicht, der Fares irritierte. Plötzlich wirkte er zufrieden. Scheiße! Hier stimmt irgendwas nicht. Elwanger kollabiert. Du sagst den Männern jetzt, wie man das Funksignal unterdrücken kann. Dieser Puls. Dein Bruder hat sich in seiner Zelle erhängt. Genau wie Judas. Das ist auch wirklich zu absurd. Das vorletzte Opfer. Was? Alexander war das vorletzte Opfer. Einer der beiden Drähte muss es sein. Schneiden Sie einfach irgendeinen durch. Irgendeinen! Hesse bewegte die Schultern in einer raschen, schüttelnden Bewegung. Ein kleiner schwarzer Kasten rutschte aus seinem Ärmel in seine Hand. Er griff zu. Fares zog seine Waffe. Ein roter Fleck auf Hesses Brust. Erstaunt blickte er an sich herunter, hob dann den Kopf. Triumphierend. Der schwarze Kasten entglitt seinen Fingern, polterte zu Boden und während er taumelte, erkannte Fares, dass es tatsächlich ein Fernzünder gewesen war. Scheiße! Okay, 50-50. Fares konnte den Blick nicht von Hesses Gesicht lassen, aus dem das Leben wich. Sie hätten beinahe alles vermasselt, Herr Iskander. Wenn K.O.K.-Kellner vom Sprengstoffkommando nicht auf gut Glück einen der beiden Drähte durchgeschnitten hätte, müssten wir jetzt dort draußen eine Menge Trümmer zusammenkehren. So ein Einsatz ist Teamarbeit, Frau Dr. Geiger. Ihre Waffe? Die habe ich schon längst den Kollegen gegeben. Hat Elwanger tatsächlich seine Frau ermordet? Ja. Man hat inzwischen ihre Leiche gefunden. Sie lag im Schrebergarten unter einem Blumenbeet. Wir forschen noch nach dem Motiv, aber vermutlich hat sie gedroht, ihm Alexander wegzunehmen. Wie geht's Werner Elwanger? Er lebt. Und er wird sich für den Mord an seiner Frau verantworten müssen. Ebenso für die Misshandlungen, die er an Alexander begangen hat. Sind wir fertig? Fürs Erste. Eine Weile wanderte Fares ruhelos durch Berlin. Und irgendwann blieb er einfach mitten auf dem Bürgersteig stehen. Ein Passant, der beinahe in ihn hineingelaufen wäre, umrundete ihn mit einem missmutigen Gesichtsausdruck. Fares sah ihm zu, wie er um die nächste Hausecke verschwand, und er stellte sich vor, dass dieser Mann jetzt zu Frau und Kindern heimkehren würde. Sollten Sie nicht zu Hause sein und Ihre Gehirnerschütterung auskurieren? Vielleicht war es Ihr Gott, der mich hierher geführt hat. Oder das Schicksal. Ist es nicht dasselbe? Gott, Schicksal. Vielleicht brauchen wir beide solche Konstrukte nicht mehr. Ja, vielleicht. Ich bin froh, dass du hier bist, Ira. Ich auch. "40 Stunden", Kriminalhörspiel nach dem Roman von Katrin Lange. Es spielten Fares Iskander, Karim Scherif, Niklas Hesse, Bjarne Mädel, Paul Sievers, Matthias Brenner, Ben Schneider, Fabian Busch. In weiteren Rollen Romanus Fuhrmann, Katharina Pütter, Judith Engel, Christopher Heißler, Marc-Kofi Asamoah, Jana Horstmann, Etienne Röder, Marian Funk und Fritz Hammer. Als Erzählerin Ulrike C. Tscharre. Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunda Herke. Komposition Andreas Bick. Regieassistenz Anna Seibt. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016. Auch nächste Woche Montag erwartet Sie wieder ein Thriller, diesmal aus dem hohen Norden. Das Kriminalhörspiel »So bitterkalt« nach dem gleichnamigen Roman von Johan Theorin spielt an einem verlassenen Ort an der schwedischen Westküste. Die Insassen der dortigen Anstalt St. Psycho haben furchtbare Gräueltaten begangen und werden streng bewacht. Doch ihre Kinder dürfen die Patienten besuchen. Durch einen unterirdischen Gang ist die psychiatrische Klinik mit einem Hort verbunden. Erzieher Jan Hauger bewirbt sich in der Einrichtung, denn er hofft, in der angeschlossenen Klinik seine Jugendfreundin Rami zu finden. Ein gefährlicher Plan, wie er schon beim Einstellungsgespräch merkt. Er telefoniert und lässt mich keine Sekunde aus den roten Augen. Er nickt, grunzt leise, schickt mir ein undeutliches Lächeln. Mit wem spricht er? Es ist 9 Jahre her. 9 Jahre für unseren Pakt, Rami. Und ich konnte dir noch nichts davon erzählen. Schauen Sie mal hier. In dieser Kiste. Da liegen 5 Kopfbedeckungen. So, sind recht abgenutzt. Aber gut, hier ist eine blaue Dienstmütze. Und eine rote Clownsperücke, Jägerhut, ein schwarzer Borsalino, der für Klugheit und Wissen steht. Wählen Sie eine, Jan. Setzen Sie mal eine auf. Ich lasse unsere Patienten immer eine Kopfbedeckung wählen. Ich bin doch kein Patient. Aber Sie hätten nach dem Clown gegriffen, richtig? Sie haben ein Geheimnis, Jan. Kommen Sie. Ich stelle Ihnen jetzt die Lichtung vor. Sie sind eingestellt. Unter einer Bedingung. Ja? Wenn irgendetwas von hier drin nach draußen gelangt oder Sie versuchen, von draußen nach drinnen zu kommen, dann sind Sie fristlos raus. Und zwar mit einer Beurteilung, die Sie den Rest Ihres Lebens arbeitslos macht. So bitterkalt. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Johan Theorin am nächsten Montag um 21.30 Uhr. Und diese Woche Mittwoch bringen wir um 21.30 Uhr die Ursendung des Hörspiels »Die Rufe« von Matthias Caro. Philipp, ein junger Mann, begibt sich in eine verwilderte Gartenkolonie, in der untergetauchte Dauercamper und Wohnungslose leben. Dort sucht er nach seiner Mutter Hiltrud. War sie eine Schamanin oder sogar eine Eskortdame? Südwestlich von Bernal verläuft die Bundesstraße in Richtung Jadbergen. Alle 5 Minuten ein Auto. Hinaus in die Rufe. Hinaus zu dieser Kolonie. Zu dem Ort, wo meine Mutter lebte. Hiltrud. Hiltrud, wie ich sie kenne. Sie hat überall Schulden gemacht. Selbst da. Bojana. Die mit der Kraft ihrer bloßen Hände Krankheiten aus den Körpern der Bewohner ausgetrieben haben soll. Bojana, die Schamanin. Ja. Vor ihrer Hütte soll während jeder Behandlung ein Feuer gebrannt haben. Und nach jeder geglückten Heilung soll sie in den bereitgestellten Blecheimer gespuckt haben. Bojana, die betrunkene Escort-Dame. Eine schmale Haltebucht, von 2 Mülleimern flankiert. Die Mülltüten, die wie hochgezogene Socken unter den Deckeln klemmen. Der Geruch von Urin, aufgeweichte Taschentücher. Sie hat Sachen gekauft, die sie nicht bezahlen konnte. Sie hat Dinge veräußert, die ihr nicht allein gehörten. Am Horizont schieben sich dunkle Wolkenwände in den Himmel empor. Ein toter Fuchs liegt auf dem verblassten Mittelstreifen. Sie war zeitweise verschwunden. Mehrere Male stand die Polizei bei den Eltern vor der Tür. Die Haltebucht, ein unwirtlicher Ort, den die meisten Besucher schnell wieder verlassen, nachdem sie ihre Notdurft hinter dem erstbesten Gebüsch verrichtet haben. Und Wohnungen, die sie verlassen hatte, mussten leergeräumt und Mietrückstände bezahlt werden. Parallel zur Straße fließt ein Bach, der Mühlenbecke. Dahinter beginnt etwas anderes. Der Teil des Waldes, in den die Kinder der Gegend nicht hinüberwechseln dürfen. Wie das Wild, das ein Gnadenschuss stets im Dickicht davor bekommt. Sie hat sich immer einfach aus dem Staub gemacht. Sie hat den Rest der Familie mit den Problemen einfach dastehen lassen. Für die Vorbeifahrenden sind diese Vorgänge etwas Undeutliches. Etwas, das am Seitenfenster vorbeihuscht, während der eingestellte Radiosender anfängt zu rauschen. Die Rufe, Hörspiel von Matthias Caro, Ursendung diese Woche Mittwoch um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt hören Sie unser Klangkunstformat Sonarisationen. Wie klingen die Kräfte, die im Inneren der Erde wirken? Mit dieser Frage hat sich die franco-kanadische Klangkünstlerin Chantal Dumas befasst und eine Reihe damit verbundener Phänomene vertont, unter anderem das Gedächtnis des antarktischen Eises. Weitere Informationen finden Sie übrigens auf unserer Website hörspiel- und feature.de. Hören Sie nun Chantal Dumas Klangkomposition über das Gedächtnis des antarktischen Eises. 22.30 Uhr.